Der Turm. Aus Morgenrot, Klabund, die Tage dämmern, von Klabund. Aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Der Turm. An diesen Hügel, steingebannt, steh ewig ich als Lug ins Land. Der blaue Himmel mir zu Häupten, Sternschnuppen, die ihr Gold zerstäubten, und Mensch und Hirsch und Strom und Knick, sie leben nur für meinen Blick. Hoch bin ich gegen sie gefeit, nie hat mich Wunsch und Tat entzweit, in ihre Niederung zu steigen. Dies mein Geschick, zu schauen und zu schweigen. Ende von Der Turm.